Dieser Sieg des Judentums über alle übrigen Völker steht unmittelbar bevor, ja, er ist geradezu schon vorhanden. Im Bereich des politischen Lebens ist die bis ans Ende durchgeführte Umzingelung und Verstrickung aller Völker der Erde durch die zionistische Weltschawrusse zur höchsten Vollendung gediehen. Und man kann ohne Übertreibung ruhig behaupten, dass heute keine politische Aktion, keinerlei Beratung von Volk zu Volk, kein einziger außenpolitischer Plan und Schachzug bewerkstelligt werden, die nicht entweder von Organen des zionistischen Geheimbundes, der Freimaurerei, oder doch wenigstens unter genauer Bewachung und Kontrolle derselben ausgeführt werden. So zeigt denn derjenige in die politischen Einzelaktionen, die heutigen Tages von Außenministern, Gesandten und so weiter im Interesse ihrer Staaten vollführt werden, wenig politische Einsicht, wenn er dieselben wörtlich nimmt und nicht endlich durchschauen lernt, wie sie scheinbar im Dienste ihrer Staaten tatsächlich im Sinne des kommenden zionistischen Weltreiches vollführt werden. Und wenn der Franzose in früheren Zeiten gewohnt war, eine Tätigkeit, die nur scheinbar im Dienste des gewünschten Zieles, tatsächlich aber anderen ihm feindlich gesinnten Zielen oder Zwecken galt, als Travailler pour le roi de Prusse bezeichnen, so werden alle übrigen Staaten der Erde sich daran gewöhnen müssen, in derartigen Fällen das Travailler pour le roi de Sion als richtige Redensart, als das wahre Arbeitsziel zu erkennen. Gerade der Hass, der zwischen Nachbarnationen wie der deutschen und französischen zu schier unlöschbaren Flammen von Zions politischer Schawrusse emporgeschürt wurde, dient letzten Endes in seiner furchtbaren zerstörenden Wirkung immer nur den geheimen Zielen und Zwecken Zions. Es ist uns wohl bewusst, dass, was wir im Folgenden aussprechen werden, gerade von deutscher Seite mit ungläubigen und misstrauischen Blicken betrachtet werden wird, ja, dass gerade derjenige, der es heute zu des schier unversöhnlichsten Hasses der Völker wagt, von Fühlung oder gar Versöhnung zu sprechen, also gleich in den von jüdischer Seite natürlicherweise sofort aufgetischten Verdacht, selber als Feind des deutschen Volkes aufzutreten, geraten und bemisstraut wird. Trotzdem aber halten wir es für unsere Pflicht, ehe jegliche Warnung zu spät käme, ja durch die auch offiziell gewordene Weltmacht Zions einfach unmöglich gemacht worden wäre, auszusprechen, was derjenige aussprechen muss, der hinter die Fassade der von Zion so meisterhaft aufgeführten Schein- und Schwindelpolitik zu blicken gelernt hat. Dass es für Deutschland, ja die ganze zivilisierte Welt heute nur eine Gefahr gibt, nämlich die heranrückenden bolschewistischen, will sagen zionistischen Truppen, muss jedem Eingeweihten klar sein. Und dass im Angesichte dieses gemeinsamen Feindes aller europäischen Staatengebilde nicht nur realpolitisch das einzig Richtige, ja Mögliche wäre, dass die eben noch feindlichen Staaten in jähem Erwachen einsähen, dass die gemeinsame Aktion wider den gemeinsamen Feind nicht nur das einzige Mittel wäre, diesen Feind zu besiegen, sondern gleichzeitig das einzige Mittel, den gleichen, allgegenwärtigen, in ihren eigenen Reihen unermüdlich waltenden Feind in seinen geheimsten Plänen und Intentionen zu durchkreuzen und ihm so etwa am Ende gar das Handwerk zu legen. Diese Einsicht wird auf Unwillen, auf Misstrauen, ja auf Entrüstung gerade der besten, vaterlandsliebendsten Deutschen unweigerlich stoßen. Das aber ist die große satanische Meisterschaft der zionistischen Weltschawrusse. Der Hass zwischen den Völkern wird täglich und stündlich geschürt und aufgepeitscht, bis Zion dank dem entsetzlichen Wüten aller gegen alle als der einzig an der gegenseitigen Vernichtung profitierende Dritte, als einzig Überlebender den Kampfplatz behauptet haben wird und nun den ob den ewigen Kriegen verzweifelten und erschöpften Völkern, die als Völker zu bestehen aufgehört haben werden, seinen Weltfrieden, ein meisterhaft präpariertes Schwindelgeschenk, zu guter Letzt großmütig zu schenken gedenkt. Siehe hierüber auch die Weisen von Zion, Seite 99 und folgende. Jetzt oder nie wäre der Augenblick gekommen, die Völker Europas in der gemeinsamen Gefahr, in der Bekämpfung des gemeinsamen Feindes versöhnen zu einen. Und wenn wir auch die traurige Überzeugung hegen, dass die allgegenwärtigen Mitglieder der zionistischen Weltschafrusse dies zu verhindern wissen werden, ein jeder im Brustton edelsten Patriotismus seines jeweiligen Staates, es ausgesprochen zu haben, halten wir für unsere heilige Pflicht und bitten die wenigen Gleichgesinnten und Einsichtsvollen, dafür Sorge zu tragen, dass auch in den übrigen Staaten dieser Gedanke denjenigen zu Ohren komme, die etwa doch noch ein von Zion unbenebeltes und unverwirrtes Denken sich zu bewahren gewusst haben, auf dass die immer allgemeiner werdende Erkenntnis endlich zur Abschüttelung des jüdischen Weltjoches führe. Deutsches Volksblatt, Wien, 13. Oktober 1920. Wie vernichtet man gefährliche politische Gegner? Aus der Judenschule geschwatzt und in Paragraphen eingefangen. Paragraph 1. Nichts wäre verfehlter und schädlicher für das Heil unseres Volkes, als mit der Vernichtung eines Gegners zu warten, bis er bei unseren Feinden anerkannt und berühmt geworden ist, sodass sie auf seine Worte hören und ihm folgen, wenn er zu ihnen spricht. So müssen wir denn scharf Wache halten über die heranwachsende Jugend unserer Feinde, und wenn wir erblicken einen Keim des Aufruhrs und Widerstandes gegen unsere Macht, so muss er vernichtet werden, ehe er könnte gefährlich werden unserem Volke. Paragraph 2. Da wir aber beherrschen die Presse und Macht haben über den Erfolg, so ist es die wichtigste Aufgabe, dass gefährliche Leute nicht Zugang finden zu den Stellen, von denen aus sie sprechen könnten in lautem Worte und in gedruckten Buchstaben, um Einfluss zu gewinnen auf unsere Feinde. So muss denn Schweigen herrschen und völlige Achtlosigkeit, wenn ein gefährlicher Geist sich in der Mitte unserer Feinde erhebt. Die meisten werden schon in frühester Jugend durch die Erfolglosigkeit ihrer ersten Schritte abgehalten von weiteren Bestreben und müssen, um ihr tägliches Brot zu gewinnen, sich einem Berufe zuwenden, der sie ablenkt von gefährlichen Gedanken und Taten gegen das auserwählte Volk. Paragraph 3. Wenn aber einer doch verharrt bei schädlichem Tun trotz Schweigen und mangelnder Beachtung, so ist gekommen die Zeit, auf ihn schärfer einzuwirken, zu vereiteln seine Pläne und zu verhindern sein gefährliches Werk. Dann wollen wir ihm bieten Arbeit und reichen Lohn in unseren Kreisen, wenn er nur ablässt von den falschen Bemühen und ablenken lässt seine Kraft für unsere Sache. Und wenn er lange einsam war und hat leiden müssen und hungern, so wird das plötzliche Gold und die schönen Worte, die wir ihm geben, ihn abbringen von seinen falschen Gedanken und hinlenken auf unsere Pfade. Und wenn er wird plötzlich sehen Erfolg und Reichtum und Glanz und Ehre, wird er vergessen seine Feindschaft und weiden lernen auf der fetten Weide, die wir bereithalten für alle, die gehen unsere Wege und sich fügen der Herrschaft des auserwählten Volkes. Paragraph 4. Wenn aber auch das nichts nutzt und einer weiter beharrt in starrer Auflehnung wider unser Gebot, dann wollen wir sorgen durch unsere Leute, dass Böses geredet werden soll von ihm überall und die, für die er kämpfen will und sich aufopfern wird wider uns, sich von ihm abwenden in Gehässigkeit und Verachtung. Dann wird er einsam werden und sehen die Fruchtlosigkeit seines Tuns und verzweifeln und zugrunde gehen am unmöglichen Kampfe gegen unser Volk.